Donnerstagmorgen, der erste Donnerstag nach der Berlinale und hoffentlich neue Gründe ins Kino zu gehen. Anke Lewicke, guten Morgen. Guten Morgen. Mit A Cure for Wellness kommt heute ein sogenannter Horror-Fantasy-Film in die Kinos. Sein Macher Gore Verbinski, der kennt sich mit dem Genre aus als Regisseur der Fluch der Karibik-Filme. A Cure of Wellness, ist das auch wieder gelungene Unterhaltung? Naja, es geht so. Also Fluch der Karibik lebte ja von seinen anarchistischen, subversiven Charakteren, also allen voran Captain Sparrow, Johnny Depp. Und hier finde ich die Grundidee eigentlich auch gar nicht schlecht. So ein junger Börsenmakler von der Wall Street muss auf einmal in die Schweizer Berge fahren, in ein Luxussanatorium, weil dort sitzt sein Chef und der hat einfach beschlossen, dort zu bleiben. Er will nicht mehr zurück an die Wall Street, aber er soll ihn trotzdem zurückholen. Und ein Sanatorium ist ja erstmal schon mal ein ganz guter Schauplatz. Das hat ja immer so ein Eigenleben und als Neuling muss man sich erstmal in dem Tagesablauf zurechtfinden und dann sitzen da die ganzen reichen Alten in ihren weißen Bademänteln und die wirken wirklich wie so eine Luxus-Zombie-Armee, siechen da in ihrem Reichtum dahin und es gibt so eine bestimmte Wasserkur, aber diese Wasserkur, die scheint auch ein bisschen zu einer Gehirnwäsche zu führen. Man muss da in einen riesen Tank für steigen, der sieht aus wie eine Höllenmaschine, da landet auch unser Held und der erfährt dann am eigenen Leibe, was es heißt, eben dort eine Kur zu machen. Das wollen wir mal nicht verraten an dieser Stelle. Klingt ja erstmal düster genug. Düster, dieses Element gab es auch immer beim Fluch der Karibik, aber da gab es ja auch immer jede Menge Ironie. Gibt es die hier auch? Die Ironie fehlt hier. Das bleibt wirklich nur düster. Und der Held, der wirkt die ganze Zeit wie bestellt und nicht abgeholt in dem Film. Der hat auch nur einen Gesichtsausdruck. Dann hat er auch noch ein Gipsbein, humpelt da die ganze Zeit durch die Gänge. Das macht das Ganze auch noch mühselig. Also ich könnte jetzt stundenlang über das Setdesign schwärmen. Das ist wirklich toll. Man sieht die ganze Zeit auf die Schweizer Berge, fühlt sich aber trotzdem eingeschlossen. Diese labyrinthischen Gänge und alles. Aber irgendwann taucht dann auch so ein Mädchen auf und das ist erst wie eine Erscheinung und dieses junge Mädchen wird so voyeuristisch immer gezeigt und dann erfährt man, dass sie von dem Sanatoriumsdirektor gedemütigt wird und das wird auch so effekthascherisch, also fast unangenehm gezeigt und überhaupt wird der Film immer mehr so eine Aneinanderreihung von Horrorelementen, die gar nicht mehr in eine Geschichte aufgehen und deshalb hat er so was Dumpfes und irgendwann kann man diesen Wassertank nicht mehr sehen und ich glaube, das sind immer Zitterale und diese Zitterale tauchen immer überall in jeder Ecke wieder auf und man rutscht aus und irgendwann will man einfach nicht mehr. Man ist froh, wenn der Abspann kommt. Mhm. A Cure of Wellness, keine Wellness für Anke Lewicke im Kino, ganz offensichtlich.